Gefängnis 1 bis 3 aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gefängnis 1. Am Seil der Hoffnung ziehen wir uns zu Tode. Beneidet auf Gefängnishöfen sind die Raben. Oft zucken unsere nie geküssten Lippen. Ohnmächtige Einsamkeit, du bist erhaben. Da draußen liegt die Welt, da rauscht das Leben. Da dürfen Menschen gehen, wohin sie wollen. Einmal gehörten wir doch auch zu denen. Und jetzt sind wir vergessen und verschollen. Nachts träumen wir Wunder auf schmalen Pritschen. Tags gehen wir einher, gleich scheuen Tieren. Wir lugen traurig durchs Eisengitter und haben nichts mehr zu verlieren als unser Leben, das Gott uns gab. Der Tod nur liegt in unserer Hand. Die Freiheit kann uns niemand nehmen, zu gehen in das unbekannte Land. 2. Im Süden rauscht das Wasser Seide. Wir wohnen in den schmalen Zellen. Durchs Gitter dringt in kleinen Villen die Sehnsucht nach der fernen Heide. Mein Taschentuch hat grünen Saum, ein gelbes Feld ist in der Mitte und auf und ab 6 kleine Schritte. Mein Taschentuch, mein grüner Baum. 3. Es war in der heiligen Weihnacht, ich lag in stiller Zelle, in überirdischer Helle, der Stern von Bethlehem hielt Wacht. Vom Himmel hoch, da komm ich her, es läuten alle Glocken, im Sträflingskleid auf Socken, ich bring euch gute neue Mär. Ende von Gefängnis 1 bis 3.